Eines macht die Analyse urzeitlicher bedecktsamer Abstammungslinien in jedem Fall deutlich. Diese Pflanzen erschienen erstmals als Teil des Unterholzes in warmen, feuchten Wäldern auf der Bildfläche, das heißt weit unterhalb der Baumkronen von Nacktsamern, deren Formenvielfalt allmählich schrumpfte. Genetischen Befunden zufolge entstanden viele Familien von Bedecktsamern, die heute in den tropischen Wäldern weit verbreitet sind, vor rund 100 Millionen Jahren, als Gondwana auseinanderbrach und das Klima sowohl wärmer als auch feuchter wurde. Vor 100 bis 70 Millionen Jahren breiteten sich die Bedecktsamer in den Tropen aus. Ihre Artenvielfalt wuchs und sie erlangten, insbesondere in warmen Umgebungen an Land, die Vorherrschaft über alle anderen Pflanzengruppen. Im Rahmen einer letzten, dramatischen Vermehrung verbreiteten sich die Bedecktsamer vor etwa 60 Millionen Jahren über den größten Teil aller niederen und mittleren Breiten. Diese Vermehrung der Bedecktsamer wurde auch mit Veränderungen von Atmosphäre und Wasserkreisläufen in Verbindung gebracht. In ihren Blättern befinden sich mehr Blattadern, sodass sie sowohl die Wasserverdunstung, Transpiration, als auch die Photosynthese effizienter ausführen konnten. Die Freisetzung größerer Wassermengen durch die neuen Blattoberflächen wurde mit der Entstehung eines feuchteren, weniger von Jahreszeiten geprägten Klimas in Verbindung gebracht. Wie stark die tektonischen Einflüsse auf die Bedecktsamer waren, erkennen wir, wenn wir uns auf die Familie konzentrieren, zu der heute einige der wahren Giganten des Regenwaldes gehören, von denen manche 80 bis 100 Meter hoch sind. So unter anderem die Flügelfruchtgewächse, Dipterocarpaceae, wichtige tropische Edelholzbäume, die weltweit ausgebeutet werden. Fossilfunde, moderne Genetik und Formenvergleiche deuten gleichermaßen darauf hin, dass diese Gruppe vor mehr als 120 Millionen Jahren auf der Landmasse von Gondwana entstand, zu der das heutige Afrika, Südamerika, die Antarktis, Australien und der indische Subkontinent gehören. Einige Arten dieser Familie wurden dann auf der Platte mitgenommen, die Indien und Sri Lanka umfasste. Diese trennte sich von Gondwana und kollidierte schließlich mit Laurasia, einer Platte, zu der Asien gehört. Damit war ihre Weltreise vor rund 45 Millionen Jahren abgeschlossen. Von den Kräften der Geologie und vielleicht auch von Bestäuberinsekten unterstützt, wurden die Bedecktsamer weltweit zu Begleitern der Treibhausbedingungen, die von der Kreidezeit vor 143,1 bis 66 Millionen Jahren bis zur Mitte des Eozän vor 48,1 bis 37,7 Millionen Jahren herrschten. Schon in der späten Kreidezeit vor 100,5 bis 66 Millionen Jahren waren diese Blütenpflanzen auch zu wichtigen Mitgliedern der Ökosysteme tropischer Wälder geworden. Fossilien von breiten, verholzten, baumförmigen Bedecktsamern und früchtetragenden Kletterpflanzen hat man in Nigeria gefunden. Fossilien, die eindeutig auf die ersten von Bedecktsamern beherrschten Waldökosysteme hindeuten, weil Artenzusammensetzung und Aufbau, verschiedene Höhenebenen oder Stockwerke innerhalb geschlossener Wälder so aussahen, wie wir sie heute bei tropischen Wäldern erwarten, tauchen erst im Paläozän vor rund 66 bis 56 Millionen Jahren auf. Damals stiegen die Temperaturen und die Umwelt erholte sich von der Kollision mit einem Himmelskörper und dem vulkanischen Winter, die einen dramatischen Schlussstrich unter die Kreidezeit und die Dinosaurier gezogen hatten.